Erzählen Sie 5 Sachen über sich selbst. 4 davon müssen stimmen. Wie bitte? Ein Spiel, das wir früher spielten. Bei der Sowjetanalytischen Abteilung. Um auf Zack zu bleiben. Zum Lügen erkennen. Ah, ich glaube, ich wäre nicht gut beim Bluffen. Und das da hätte als Ihre Lüge gezählt. Ich bin ein beständiger Exzentriker, von Neugier motiviert, der sich ständig verändert in der freundlicher Ära, der die Ketten der Gesellschaft neutralisiert und illegale Tatbestände durch Lebensumstände legitimisiert. Ich bin ein Schelm, wenn ich dich provoziere, denn mein Humor beruht auf weltlichen Lügen. Meine Rechtschreibung ist scheiße, aber soll's. Die Gesellschaft ist scheiße, umhüllt in Blattgold. Ich bin zu unangepasst und konsumiere zu wenig. Lebe fast nur nachts, damit ich euch nicht begegne. Es gibt keine Konkurrenz zu dem, was ich tue. Ich lebe zu speziell, um es einzustufen. Jo. Die ganzen Jugendkulturen Spucke ausgeben euch einen Sinn. Lala, ja, Idiole, Identifikation, Leitfiguren, Reichsprogramm. Ihr seid so individuell wie das Programm auf Sky, ARD und RTL. Ihr habt den Lifestyle Internet, ihr seid vernetzt, ihr habt Hashtags und Likes und seid besser als niemand und gar nichts. Und das da hätte als Ihre Lüge gezählt. Ich bin zu unangepasst, um diese Welt zu verbessern. Mit einem Fuß im Knast, mit dem anderen am Steppen und die Schufa passt auf, dass ich dabei ja nix cache. Bin furchtlos im Umgang mit schnurlosen Endgeräten, doch verhänge mich im Netz um durchsichtige Fäden wie eine Marionette, falls mein Provider nicht sein Maul hält wie ein Gaul auf der Steppe. Ganz ruhig, Kleiner, du bekommst gleich paar Hafer bei zu fressen. Der Zustand nicht seiner selbst und der Blick ist verschwommen. Ich bin nacht aktiv, um dem Alltag zu entkommen. Mein Davonkommen ist leider nicht in Aussicht geziert. Von den schwachen Willen sich in dem Rest der Menge zu verlieren, katapultiere ich mich Tag für Tag in eine andere Welt, wo nur die Crew und die Musik existiert in meinem Feld. Auf Rauschgift unterwegs, so wie Charlie Sheen, lebe ich jeden Tag mein Knife Dream. Häng geblieben, so wie ein Banner einer Flagge. Ich beschreite jede Etappe, ich schnappe mir den Weg ins Freie mit ner großen Klappe und einen unerreichbaren Stolz. Bin ich dort gelandet, wo ihr alle hin wollt. Unsere Gedanken sind frei, wir leben unser Life, haben unseren eigenen Style, wo sich jeder drauf versteift. Man uns reißt, so zu leben, wie ihr möchtet oder wollt. Wir wurzeln, denn wir haben unseren Stolz. Unsere Gedanken sind frei, wir leben unser Life, haben unseren eigenen Style, wo sich jeder drauf versteift. Man uns reißt, so zu leben, wie ihr möchtet oder wollt. Wir wurzeln, denn wir haben unseren Stolz. Bist du Begleiter von deinen eigenen Gedanken und scheiterst dann, weil irgendjemand deine Gedanken einfach nicht leiden kann und deine Ansicht ist dran zu zerbersten wie Scheiben. Du verläufst dich im Sand, bist kurz davor entzuscheiden. Könnte weinen, aber nee, ich verkneif mir die Tränen, denn ich hab wie jeder von uns genug Scheiße gesehen. Unsere Kreativität könnt ihr uns leider nicht nehmen, denn das steckt in uns im Gen. Wir sind Fighter im Game, ihr seid Neider, okay, was auch immer euch belastet. Ihr könnt doch jederzeit game, nicht nur wie Kritiker quatschen, ist belastend, nicht zu fassen, dass die anderen eigentlich lassen, so zu handeln wie man möchte, fängt man an sie dann zu hassen, diese Spasten.